Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit einem tiefen Griff in die Schatzkiste türkischer Musik. Am Mikrofon ist Michael Frank. Yağmur yağmur yağma gözden Demi Demi, ein Lied von der neuesten Produktion des türkischen Superstars Orhan Gencebay aus dem Jahr 94. Orhan Gencebay ist Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist. Er gilt als Erfinder der sogenannten Arabesque-Musik. Sie entstand Ende der 60er Jahre und war lange Zeit wohl die bestverkaufte populäre Musikform der Türkei. Eine Mischung aus unterschiedlichen Musikkulturen und schicksalsschweren Texten. Ein Crossover der reinsten Sorte, unter anderem mit großorchestralen Streichereinwürfen, die an arabische Musik erinnern, synthetischen Drumsounds aus der Welt westlicher Popmusik und natürlich mit Elementen türkischer Musikkultur. Bei dieser Nummer sind zum Beispiel oboenähnliche Sonars dabei und eine elektrisch verstärkte langhalslaute Balama. Hier ist das Volksmusikinstrument eher unter dem Namen Saz bekannt. Auch der für westliche Ohren ungewohnte 9/8-Takt dieses Titels ist typischer Bestandteil türkischer Musik. Solche ungeraden Taktarten sind dort wesentlich verbreiteter als in sogenannter abendländischer Musik. Viele Arabesque-Lieder sind eher langsamer als Orhan Gencebay's Demi Demi und ihr musikalisches und textliches Pathos bleibt für meine Ohren oft schwer nachvollziehbar. In den Slums türkischer Großstädte, bei Menschen mit wenig Geld oder und vielen Problemen, fand und findet diese Musik aber offene Ohren. Auch bei den in Deutschland lebenden Menschen mit türkischem Pass ist Orhan Gencebay sehr beliebt. Deshalb ist es auch kein Problem, seine Kassetten und CDs hier bei türkischen Musikhändlern zu bekommen. Im letzten Herbst hatte ich Gelegenheit, mich aber in Istanbul selber umhören zu können. Und da bekommt man dann auch solche Klänge türkischer Kids mit. We'll be right back. Das war zunächst Heavy Metal Made in Turkey von der meines Wissens ersten Kassette des Quartetts Kultus aus dem Jahr 93. Englische Texte und eine stilechte Kopie angloamerikanischer Metal-Vorbilder schienen bisher weder den Kassettenfirmen noch den Musikern als türkischer Export für hier lebende Landsleute interessant. In den türkischen Kassettenläden in der BRD ist nichts davon zu merken, dass es in der Türkei auch Metal-Bands gibt und eine relativ kleine, aber treue Fangemeinde dieser Musikrichtung. Der Musikgeschmack hier lebender Menschen mit türkischem Pass scheint ein anderer zu sein. Ganz andere Musik erklang danach auf der türkischen Zither Kanun. Ein ungenannter Virtuose improvisierte über einen der in die Hunderte gehenden Makams, der Tonleitern, die türkischer Musik zugrunde liegen. Westliche Ohren sind mit Musik aufgewachsen, in der es 12 sogenannte Halbtöne gibt, die weißen und schwarzen Tasten des Klaviers zum Beispiel. Und diese 12 Halbtöne sind alle gleich weit voneinander entfernt. In der türkischen Musik gibt es aber eine Vielzahl von Tonleitern, eben den sogenannten Makams, die noch ganz andere Zwischentöne verwenden. Ursprünglich kommt die Zither Kanun in der Kunstmusik vor. Schon lange ist sie aber auch aus der städtischen Bauchtanzmusik nicht mehr wegzudenken. Traditionelle türkische Musikinstrumente wie die Kanun tauchten in den letzten Jahren schon ab und zu auf den Kassetten der Sängerin Sezen Aksu auf, neben dem Hightech-Sound aus Rhythmuscomputer und Keyboards. Im Herbst letzten Jahres erschien ihre bislang letzte Kassette, CD, und die Sängerin hat sich offensichtlich den Wunsch erfüllen können, diesmal mehr unverstärkte traditionelle Instrumente als sonst einzusetzen. Der Verkaufserfolg ihrer vorletzten Produktion ließ sich mit der neuen Musik allerdings bei weitem nicht wiederholen. Hier, in dem Lied Dua von Sezen Aksu's letzter Produktion Deli Kesin Türküsü, singt sie zu Klängen der Langhalslaute Saz, der Flöte Nai und Erkan Uğur's buntloser E-Gitarre. Thank you. Rafikim Rafiki kafatasına takma, ağzını mağzını bozma, sen onlara bakma. Sağdan soldan kaldırımdan hiç fark etmez, yürü git. Erkekliğin lüzumu yok, bağrını yakma. Nedeni var nedeni yok hiç fark etmez. Bu arabada buraya nah fark etmez. Delikanlı ayaklarım odasına uyduk, laga luga yapma. Yürü be koçum! Elleme sollama sallama dallama darlanma. Boşalma patlama takma, dokunma dokundurma. Sürtünme sürtme, kalkınma kalkma. Baldır bacak atma, dalga geçme kafa bulma. El hareketi yapma, bu devirde çok sakat. Yanlış lügat yapma, oturma. Kaldırma yapma, söylemesi zor ama dramaloji yapma. Animasyon, motivasyon, ajitasyon, atmasyon. Türkçe konuş anlamıyorum, çok gücüme gidiyorsun. Yabancı dil mi Türkçe mi o da ayrı bir konu. Düşündükçe taşındıkça komiğime gidiyorsun. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Taşındıkça komikime gidiyon. Laga luga dalavere hebelü belübünüz. Dora dori dart dart darlanma dallama. Hebelübü hübülübü dürülülü hebelüb. Tramola kafa kola coca cola hebelüb. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Devirde çok sakat, yanlış lügat yapma. Oturma kalkma, kalkındırma yapma. Söylemesi zor ama dramoloji yapma. Nedeni var nedeni yok hiç fark etmez. Bu arabada buraya no fark etmez. Telefonlu ayakları modasına uyduk. Laga luga yapma, yürü be koçu. Laga luga dalavere hebeli belübünüz. Dara dori dart dart dallama dallama. Hebeli bühü bülü büdürülülü hebelip. Tremola kaka kola coca cola hebelip. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Konuşuyoruz bomboş. Nach Sezen Aksu war das gerade das Duo Ufuk Ercan. Hebelüb hieß die Nummer mit einer Mischung aus Nonsens und Schlagwörtern. Sie wurde 1992 veröffentlicht und ist für meine Ohren die bisher gelungenste Verbindung von türkischer Musik und Rap. Bevor sich Erkan und Ufuk selbstständig gemacht hatten, waren sie schon bei der Gruppe Vitamin erfolgreich gewesen. Harter Hip-Hop mit türkischen Texten, wie er in der BRD unter anderem von Mike Force oder TCA gemacht wird, wird in der Türkei selber meines Wissens bisher allerdings nicht produziert. Bei den Istanbuler Pop-Produktionen ist Rap und Verwandtes halt ein Stil unter vielen, der eben auch auf den Kassetten auftaucht, genau wie Techno, Infiziertes oder Schnulzen. Pop und Rock sind natürlich nicht erst gestern in die Türkei gekommen. Vor den Fusionen mit der eigenen Tradition dominierten lange Zeit jedoch Kopien internationaler Stars und ihrer Songs den türkischen Markt. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begannen dann einige Musiker, eigene musikalische Wurzeln mit einzubringen. Barış Manço, Erkin Koray und der lange Zeit in Deutschland lebende Cem Karaca sind solche Pioniere türkischer Rockmusik. Ebenso Edip Akbayram. Der 1950 geborene Musiker singt und komponiert und spielt auch Sass und Gitarre. Immer wieder hat Edip Akbayram auch Lieder des Volksbaden Mahsuni Şerif gesungen und sie mit Elementen westlicher Popmusik kombiniert. Heute klingt Edip Akbayrams Musik viel weicher und keyboardlastiger als noch zu Zeiten des folgenden Titels, der vermutlich Anfang der 70er Jahre aufgenommen wurde. Bir sözünle ağlar açtım. sana göz bebeğim. Uyu sana düşüncem. Daha yitirmedik içimizdeki güzel şeyleri. Senin gözlerin görecek gözlerden. Sabah olsun, gün ağarsın. Nasıl canı gönülden duyacaksın? Nasıl yeni adımlar gelecek adımlarına? Uyusana göz bebeğim. Uyusana düşüncem. Saat 12'leri geçiyor. Uyusana. Sabah vakti gölgemi asfalta salacağım. Belki ben o günden çok daha sonra matruş çenemde ak bir sakalın izi sağ kalacağım. Ve ben o günden çok daha sonra sağ kalırsam eğer, şehrin meydan kenarlarında yaslanıp duvarlara son kavgadan benim gibi sağ kalan ihtiyarlara bayram akşamlarında keman çalacağım. Etrafta mükemmel bir gecenin ışıklı kaldırımları ve yeni şarkılar söyleyen yeni insanların adımları. Belki ben o günden çok daha sonra, psychedelische Sounds und ein Klavierlied aus der Türkei. Musik von Fikret Keslok zu Gedichten von Nazım Hikmet. Ursprünglich entstanden diese Aufnahmen in den Jahren 1968 bis 1970. Der Multiinstrumentalist, Sänger, Komponist und Produzent Fikret Keslok ist aber bis heute musikalisch aktiv, mit auch qualitativ ganz unterschiedlichen Produktionen. Frühe Lieder klingen ein wenig nach Folkpop oder Michel Polnareff. Eine neuere Kassette enttäuscht mit seichten Liedern zur Akustikgitarre und preiswertem Rhythmusprogramm aus der Steckdose. Die Gedichtvertonungen vom Ende der 60er Jahre gehören auf jeden Fall zu Fikret Keslok's Glanztaten. Der Klang von Glocken oder Glöckchen begegnet in der türkischen Musik relativ selten. Vielleicht erinnert mich deshalb auch das nächste Stück ein wenig an fernöstliche Klänge. Kervan heißt es, zu Deutsch Karawane. kızın saçları sallanıyor. Kibar kızın saçları sallanıyor. Şeker yemiş dudakları ballanıyor. Şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dinleniyor. Kibar kızın güzelliği dinleniyor. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Yol gider bu bahçeden, o bahçeye yol gider. Kibar kıza deste deste gül gider. Kibar kıza deste deste gül gider. Kibar kızı ben severim elini der. Kibar kızı ben severim elini der. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Kibar kızın kahkülleri has duruyor. Sallandıkça çirkinleri küstürüyor. Sallandıkça çirkinleri küstürüyor. Al yanakta şeker şerbet ezdiriyor. Al yanakta şeker şerbet ezdiriyor. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Geliver, geliver kibar yarim, geliver. Nach Folklore samt Glöckchenklang aus Mittelanatolien ein Duo von Schlagzeuger und Perkussionist Okay Temis mit dem Trompeter Ergun Sehenlendirici. Während die Trompetenlinien bei diesem Stück doch ziemlich orientalisch klangen, lässt mich der Percussion Groove von Okay Temis mehr an Afrika denken. Nach diesem Duo war schließlich eben noch einmal Musik in der Tradition türkischer Volksmusik zu hören. Die faszinierende Stimme gehörte Belkis Akale, einer Sängerin, die im Bereich Volksmusik zu den ganz Erfolgreichen gehört. Als ich einer jungen Türkin in Istanbul ganz begeistert dieses Stück mit Belkis Akale vorspielte, reagierte sie mit leichtem Unverständnis. Sie könne mit dieser Musik gar nichts anfangen. Musik und Text fußten zu sehr in althergebrachten Traditionen. Da ich kein Türkisch kann, gehen Texte und Inhalte natürlich erst einmal an mir vorbei. Mir gefiel einfach der untergründige Groove dieser Nummer und Belkis Akales Gesang. Das Stück Kibarkis erschien 1992 auf ihrer Kassette bzw. CD Yemen Yolu. Jetzt aber noch einmal ein Sprung in den Time Tunnel, zurück zu den Anfängen türkischer Popmusik. 1967-68 erschien die Band Mola auf der türkischen Popszene. Neben Coverversionen aktueller Hits gab es von ihnen auch Fusionen von Pop und türkischer Musik. Leider sind auf der Kassette keine Angaben darüber zu finden, wann die nun folgende Nummer aufgenommen wurde. Die Mischung aus einem vertrackten Rhythmus, türkischen Melodien, Beat-Instrumenten und klassischen europäischen Holzblasinstrumenten, etwa einem Fagott, ist auf jeden Fall hörenswert. Stilblüte aus dem türkischen Fusionsland der Popmusik, die Gruppe Mola mit ihrer Version eines traditionellen Liedes. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik aus der Türkei einen absoluten Ohrwurm, Gnishimden Kaç von Nejat Yavaşoğlu's Gruppe Uluçsuzluk Özlemi. Viel Spaß bis zu den Nachrichten. Thank you. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdaripti. Vakit harcamamalıydım, para bulmam lazımdı. Böyle bir durumda asıl orada nasıl olduğuna şaşıyordum ben. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Herkes çalışıyordu, yosun kokusu duydum. Bir türkü söylemek değilim. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Bir türkü söylemekteydim. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısıtıyordu. Güneşimden kaç, güneşimden kaç.